Viertes Buch. In Fabeln spricht das Meer, die Elemente hören. Der harte Fels gebiert, die Tier und Vögel lehren. Es reden Baum und Stein, der Wurm, die Fliege spricht. Und jedes Wesen gibt uns Lehr und Unterricht. Die Wahrheit wird zum Traum, man siehet Drachen fliegen. Ein ganzes Kranichheer mit den Pygmäen kriegen. Hier gilt, was Menschenwitz von einer andern Welt nur jemals im Gehirn sich möglich vorgestellt. Glaubt nicht, als ob der Zweck nur das Vergnügen wäre. Der Fabelzucker deckt oft eine bittre Leere. Der Leser sieht das Bild, er lacht des Fuchses List, merkt aber schamrot oft, dass er getroffen ist. Die Fabel, die nicht lehrt, kehrt sich in leere Dünste und füllt das Haupt mit Rauch, das sind der Perserkünste. So träumt ein wilder Kopf, erhitzt vom Sonnenbrand, der, wo er nur hinsah, Gespenst und Riesen fand. Aesop, der hässlichste von Xanthus Sudelknechten, lehrt in 2 Stunden mehr als sie in 1000 Nächten. Und Reinicke der Fuchs gibt, wie ein Moorhof sprach, dem göttlichen Homer an Weisheit wenig nach. Der Mond und der Komet. Die Zeit verbarg des Tages Schein, die Nacht schwang ihre feuchten Flügel schon über die betauten Hügel und schlummerte den Erdkreis ein. Ihr Schatten wich dem Sternenlichte, der Mond streckt sein verhüllt Gesichte mit silberfarbenen Hörnern an. Nicht weit von ihm stand ein Komete, der seinen Schweif in schiefer Bahn nach dem bestirnten Süden drehte. Weißt du auch, Nachbar, sprach der Mond, wie schrecklich von dir auf der Erde von manchem Volk geredet werde, das ihr verdunkelt rund bewohnt. Man sagt, du seist ein Unglücksbote, der Hunger, Pest und Würgen drohte. Dein Anblick schreckt, was sterblich ist. Ja, es besorgt der Mensch nicht selten, wenn du am Himmel sichtbar bist, den nahen Umsturz aller Welten. Wie, ich? O Mond, wo denkst du hin? Rief der erstaunende Komete. Ich sei ein Pest- und Kriegsprophete? Weiß denn die Erde, dass ich bin? Ja, fiel die Antwort, alle Schritte, die du getan und alle Tritte, die du noch tun sollst, sind bestimmt. Man hat das Maß von deinem Gange, und wenn dein Strahl den Rückweg nimmt, weiß man es auf der Erde lange. So wissen, fiel der Schwanzstern ein, vermutlich auch die Erdenleute, die zwischen uns gesetzte Weite, wie kann ich ihnen schrecklich sein? Warum nicht, sagte der Planete, man hat gemerkt, wenn ein Komete sich unserm Erdenball genaht, dass Teuerung, Seuchen, Krieg entstunden, und da es niemand anderer tat, ward der Komete Schuld befunden. Wahr ist's, man hört genug von Pest, von Teuerung und von Kriegsgetümmel, wenn auch dein Stern im obern Himmel der Erde sich nicht sehen lässt. Hier wurde der Komet entrüstet. O, wenn ihr meinen Ursprung wüsstet, verleumdrisches Geschlecht, sprach er, was mögt ihr euch für Fallen graben, da nicht einmal die Sterne mehr vor euch am Himmel Friede haben. Die Hirsche. Es ging ein starker Hirsch, der sein Gehörne nur vor kurzem abgesetzt, auf Wermsdorfs fetter Flur, mit seinen Weibern, Kindern, Vettern und kam zu einer Saat, allein wie stutzt die Schar, da zwischen Wald und Saat ein Sumpf vorhanden war, voll von geschmolzenem Schnee und dürren Birkenblättern. Ihr Kinder, sprach der Hirsch, folgt mir nur Schritt vor Schritt, sonst werdet ihr euch sehr bespritzen. Drauf ging er durch den Pfuhl, die Kleinen liefen mit und kamen glücklich aus den Pfützen. Jedoch so rein lief es nicht ab, daher es viel zu spotten gab. Ein Schmaltier, das zurückgeblieben, rief ihnen hämisch nach und sprach: Ihr Herrn mit Gunst, in Kot zu gehen ist keine Kunst. Ihr seid ja voller Schmutz und glänzet gleich den Sauen. Seht her, ihr sollt was anderes schauen. Drauf tat der Spötter einen Sprung, das alles um ihn pfiff, allein, wie ging's dem Toren? Meint ihr, dass ihm der Satz gelung? Er fiel in Schlamm bis an die Ohren. Jeder prüfe seine Stärke, eh du andere höhnest, merke, ob du nicht dem Orte nahst, wo du jene Straucheln sahst. Die Flinte und der Hase. Ein Jäger schlief im Haferschwaden und stützte sich auf seine Hand. Sein Rohr mit grobem Schrot geladen lag ihm zu Füßen aufgespannt. Ihn sah und floh ein blöder Hase, der doch die Furcht bald fallen ließ und näher kam und mit der Nase an die geladene Flinte stieß. Verwegner, geh, hob hier die Flinten mit drohenden Gebärden an. Wie, weißt du nicht, dass ich von hinten dich nach der Hölle schicken kann? Vor meinem Blitz erschrickt der Tiger, der Löwe, Bär, das Schwein und Rind, die alle mutiger und klüger als ein verzagter Hase sind. Mein Freund, du irrst in deinem Satze, warf ihm der Langohr lachend ein. Vor deinem Drohn läuft keine Katze, dein Herr ist's, den wir alle scheuen. Solange dessen Augen wachen, so fürchtet dich auch jedes Tier. Allein wenn sie sich dunkel machen, dann hat es keine Not all hier. Was hilft Gesetz, was helfen Strafen, wenn Obrigkeit und Fürsten schlafen? Der Fuchs und der Marder. Ein Fuchs, der manches Huhn den Bauern abgenommen, ließ Nachbar Mardern zu sich kommen. Freund, hob er an, ich bin betagt und wie du siehst, nicht weiter tüchtig. Den Hühnern nachzugehen, mein Fuß ist zwar noch flüchtig, allein der Schnupfen, der mich plagt, benimmt mir alle Kraft, das Wildbret aufzuspüren. Deswegen könntest du mich führen, es mangelt dir nicht an der Spur. Zu dienen, sprach der Freund, mein Herr befehle nur. Vor mir mag sich kein Raub verkriechen, ich kann ihn auf die Meile riechen, es sei Huhn, Tauber oder Hahn. Indessen sah der Fuchs des Führers Rüssel an, und sieh, es guckt auf allen Seiten das Zahnfleisch durch die Schnauze vor. Was ist das? Sprach der Fuchs, der schon den Mut verlor. Ach, nichts, versetzte der. Wie? Gar nichts? Kleinigkeiten. Doch aber, je mein Herr, sing Nachbar Marder an, der Dorfhund Greif hat es getan. Der Bube hat mich so gebissen und mir das Maul mit aufgerissen. O, seufzte Reinecke, wenn diesem also ist, so werd ich keine Feder rupfen. Dir fehlt die Nas, ich schwimm im Schnupfen. Wer Schwache leiten will, der sei von ihrer Schwachheit selber frei. Der Hamster. Es zog der schnöde Geiz bei einem Hamster ein. Nie mag ein Tier so karg wie er gewesen sein. Er schwatzte stets von Korn und träumte nur von Garben. Sein Abgott war Gewinst, sein Zweck, sich reich zu darben. Der Bissen tat ihm weh, den er des Tages aß. Die Früchte schmeckten ihm, die er nicht selbst besaß. Und endlich ließ der Filz sein Weib vor Hunger sterben. er tat es, o des Schimpfs, um mehr von ihr zu erben. Er ward im Hamsterrad auch peinlich angeklagt, die Mordtat im Verhör von Zeugen ausgesagt und von dem Täter selbst in den verjährten Banden, vielleicht aus Überdruß, freiwillig eingestanden. Man ließ, was fehlte mehr, den Rechten ihren Lauf, und viele knüpften ihn schon in Gedanken auf. So sicher schien sein Tod, allein das Urteil wollte, dass er sofort der Haft entlassen werden sollte. Und weil, so schloss es sich, Beklagter selbst bekannt, dass seine Frau den Tod durch seine Kargheit fand, so werden ihm von uns, sich besser zu verpflegen, 2 Scheffel Korn geschenkt, und das von Rechtes wegen. Die ganze Hamsterwelt ward auf die Richter toll. Wer ist des Todes wert, wenn dieser leben soll? Macht man den Frauenmord zu einem Mitteldinge? Beschenkt man einen Schelm, der noch zu gnädig hinge? So sagte jedermann, der Geizhals lässt sie schreien. Er scharret das Geschenk in seine Speicher ein. Er ist vor Geiz nicht mehr, die Furcht wehrt seinem Schlafe. Er starb bei seinem Schatz, und das war seine Strafe. Die Mäuse. Es sprach unlängst im Rat der Mäuse ein junger Ratsherr von der Reise, die er vollbracht und was dabei ihm selber zugestoßen sei. Was unter finstrer Dächer Höhlen er hörte, schmeckte, sah und roch, berührte, speiste, fand, bekroch, das wußt er deutlich zu erzählen. Ja, fuhr er fort, auf manchen Böden sind Tiere, die wie Mäuse reden. Sie sehen uns gleich vom Kopf zum Bauch, sie sind geöhrt wie wir und Rauch. Doch hört, ich sage keine Lügen, sie hüllen sich, so groß als klein, in dünne braune Mäntel ein, darinnen sie wie Vögel fliegen. Da riefen 2 erfahrne Greise, du Narr, das waren Fledermäuse, die man hier täglich sehen kann. Um dieser Willen durfte man dich nicht in fremde Länder senden. Und so verreisen fiel ein Lehn, um in Paris ein Ding zu sehen, das sie umsonst zu Hause fänden. Der Kobold. Die Zeit zermalmet Stahl und Stein, Thron, Schönheit, Schwert und Buch zerstiebt durch ihre Pfeile. Sie stürzt auch Mausoleen ein, ihr Zahn vertilgt die Vorurteile. Jetzt ist nichts unterm Himmel leer, jetzt darf die Erde sich trotz Ketzermachern drehen. Jetzt brennt man keine Hexen mehr, jetzt kann ich ohne Furcht auf Gegenfüßlern stehen. Ich lobe mir die Zeit, in der wir jetzt so sind, wenn unsere Väter, wie wir lesen, der Eitelkeit mehr Feind gewesen, so sind wir Kinder nicht so blind. Als noch der böse Nix die Wöchnerinnen schreckte, der Kobold hübsche Mädchen neckte, die weiße Frau dem Knecht das Deckebette nahm und der verwünschte Mönch des Nachts zur Köchin kam, ließ auch auf einer Burg ein Poltergeist sich sehen, klein wie ein Zwerg, vom Ansehen alt, als Greis in runzlichter Gestalt, gekleidet wie die Pilger gehen. War je ein Kobold lobenswert, so war es dieser hier, er stand vor Stall und Herd. Doch durfte man durch Spott es nicht mit ihm verderben, sonst folgten Schläge, Beulen, Scherben. Dabei besaß er auch die Kunst zu prophezeien. Nie fiel ein Sterbetag bei seiner Herrschaft ein, da man nicht, eh der Fall geschehen, den Zwerg in Bäu verhüllt gesehen. So suchte dies Gespenst durch Dienst und guten Rat dem Geist der Pöbel vorzudringen: Ich will nur einen Streich besingen, den allerklügsten Streich, den je ein Kobold tat. Es sah das Schloss nicht ohne Schauer ihn plötzlich in der tiefsten Trauer. Ein abgekrempter Hut, der fast den Mann verbarg, ein ungeheurer Flor, der sich nicht enden wollte, dies alles wies, dass bald ein großer sterben sollte. Die meisten deuteten es auf des Burgherrn Sarg. Viel rieten auf den Sohn und Erben, ja mancher sah sie beide sterben. Man riet sich endlich ungesund, indessen starb des Burgherrn Hund. Hier hörte man den Herrn auf seinen Kobold schmälen: Was, willst du einen Hund zu meiner Freundschaft zählen? Nur nicht zu hitzig, rief der Geist. Wer ward von dir geküsst, aus deiner Hand gespeist? Wer lag an deiner Brust, wer schlief in deinen Armen? Wer war dein Augentrost und fand bei dir Erbarmen? Wer anders als dein Hund? Es fiel mir also ein, dass er vielleicht dein Bruder wäre. Hier schämte sich der Herr: Du, merke dir die Lehre. Wer Tier als Menschen liebt, der scheint kein Mensch zu sein. Die Kinder. Zwei Kinder spielten einst hart an des Pico Fuß und faßten kühnlich den Entschluss, um ihre Fertigkeit zu zeigen, des Berges Gipfel zu ersteigen. Sie mochten kaum 10 Schritt hoch sein, da hörte man sie jauchzend schreien: O welch entzückendes Vergnügen, wir haben schon den Berg erstiegen! Es blies sich einer auf und sprach: Ich gehe der Gelehrtheit nach. Ein anderer rief: Vernehmt, dass ich nach Weisheit reise. Kaum hatten sie 5 Schritt getan, so schrien sie: Menschen, seht uns an, ich bin gelehrt und ich bin weise. Charon und Merkur. Der Fährmann jener Unterwelt, Herr Charon, war sehr reich. In 4-5000 Jahren kann sich ein Fährmann viel ersparen, zumal ein Wirt wie er, der kein Gesinde hält, der weder isst noch trinkt, nicht in die Schenke gehet und keinen Rock gebraucht, seit er im Amte stehet. Es faßte Charon den Entschluss, sich in Elysium ein Grundstück anzukaufen, wozu gut Geld man haben muß. Hingegen war sein Sold in Kupfer eingelaufen. Einst, als er auf dem Styx nach frischen Seelen fuhr, wandt er sogleich sich zu Merkur und bat ihn, einen Teil von seinen großen Schätzen auf unserer Oberwelt in Silber umzusetzen. Der Gott des Handels und der Diebe tat es dem Charon auch zuliebe. Er nahm den Plunder an und wandte seinen Flug nach Deutschlands Grenzen hin, wo selbst er einst bei Nachte den Scheidemünzenwust in die Gewölber trug und lauter Silbergeld dafür dem Charon brachte. Seit dieser schlimmen Nacht hat sich das Kupfergeld zu Millionen eingefunden, die Drittel aber sind verschwunden und wuchern in der Unterwelt. Die zwei Kaninchen. Unter eines Kirschbaums Schatten hielten 2 Kaninchen Rast. 2 Kaninchen, Wirt und Gast. Und als sie geruhet hatten, scherzten sie im Gras herum, treten manches Blümchen krumm, das erst gestern aufgeblühet, hüpfen hin und hüpfen her, bis der Gast von ungefähr über sich was Fremdes sieht. Gleich hebt er den Kopf empor, macht ein Männchen, spitzt das Ohr und erblicket einen Schützen, zwar von Stein, ihm unbekannt, seine Flint auf ihn gewandt, um ihm auf den Pelz zu blitzen. Unserm Häschen wird so heiß, dass es nicht zu bleiben weiß. Endlich merkt es sein Geselle. Freund, rief er, was soll das sein? Jagt dir etwas Schrecken ein? Freilich grauet meinem Felle vor dem Jäger, der dort liegt. Ach, sprach jener, sei vergnügt, der hat keinen ausgerottet. Wisse, dieser böse Mann zielt, solang ich denken kann. Zorn mit Ohnmacht wird verspottet. Die Nachtigall und der Gimpel. Der Menschenlust der Vögel zierde, die Nachtigall floh voll Begierde nach fremder Luft ihr Vaterland. Der Wald schien leer, da sie verschwand, die Zahl der Trauernden unzählig, nur ihre Neider waren fröhlich. Ein junger Gimpel, schön vor andern, entschloss sich, willig mitzuwandern. Sein Ansehen war ihr wohl bewusst, ein feurig Rot brannt auf der Brust, der Kopf war schwarz und grau der Rücken, mag sich ein Vogel schöner schmücken? Es trugen sie die leichten Flügel, bald über Seen, bald über Hügel. Sie flogen endlich manchen Tag, bis einst ein Wald vor ihnen lag. Was kann die Vögel mehr vergnügen? Sie säumten nicht herabzufliegen. Sie senkten sich noch fliegend beide, als schon den Bürgern dieser Heide der Ruf von ihnen Nachricht gab. Indessen flogen sie herab und fanden ganze Vögelscharen, die sie zu sehen gekommen waren. Des Schiffes Lauf bestimmt das Segel, ein bunter Schmuck den Ruhm der Vögel, des Menschen wert gar oft ein Kleid. Man pries des Gimpels Kostbarkeit. Ei, sprach man, was für innere Gaben mag nicht ein solcher Stutzer haben. Die Nachtigall fand wenig Ehre, es hieß, dass sie der Diener wäre. Man schloss, wie viele kleine Herren, bloß von den Schalen auf den Kern. Der Gimpel wird ersucht zu singen, man glaubt, es würde himmlisch klingen. Der Gimpel sang, die Vögel lachten, als sie nicht fanden, was sie dachten. Er sang wie ein Dompfaffensohn, langweilig stets in einem Ton. Hier sah man nun mit Missvergnügen, dass Putz und Schönheit öfters trügen. Jetzt lässt sich Philomele hören, es wechseln in den Vögelchören Verwundrung, Lust und Achtsamkeit. Ihr Lied bezaubert selbst den Neid. Die Stärk und Göttlichkeit des Klanges rührt alle Töchter des Gesanges. Die Schönheit, rief man deiner Lieder, beschämt, o Fremdling, dein Gefieder. So mehrt des Körpers schlechtes Kleid erhabener Geister Trefflichkeit, anstatt dass wir in schlechten Seelen die Schönheit zu den Fehlern zählen. Das Kamel. Es ließ sich ein Kamel, das mit gebogenem Knie vor seinem Meister lag, mit Waren stark belasten. Man brachte Sack und Pack und manchen schweren Kasten. Dies alles litt das gute Vieh. Es seufzte nicht einmal, bis es bei sich verspürte, dass es die volle Ladung führte. Da stand es wieder auf. Allein des Meisters Hand zwang es, sich abermals zu bücken, der auf das arme Tier noch viele Lasten band. Er band und sieh, es warf die ganze Fracht vom Rücken. Gebt Achtung, wenn ihr Kinder lehrt, dass ihr auf einmal nicht sie allzu starr beschert. Es geht den Jungen wie den Alten. Wer alles fassen soll, wird endlich nichts behalten. Der Löwe und der Ziegenbock. Der Löwe war nicht aufgeräumt und hat ihm nicht vom Alp geträumt. so war ihm sonst was widerfahren. Der Fuchs und Bär verkrochen sich, weil sie dabei gemeiniglich des Lebens wenig sicher waren. Es hörte damals ganz allein der Geißbock, ohne sich zu scheuen, den Löwen poltern, schmälen, wittern. Trotz manchem Fluch er musste dran und sollte stracks vor seinem Zahn der Wald und alle Tiere zittern. Nachdem er sich recht satt geflucht, wandt er jetzt seine Donnerstimme zum Bock und fragt im halben Grimme, weswegen er ihn jetzt besucht. Der arme Geißbock war zur Stunde mit einer guten Antwort da. Sie hatte Not und Recht zum Grunde. Doch da hieraus der Wütrich sah, dass dieses nichts verfangen wollte, so sprang er gählings auf ihn zu und schrie, als ob er bersten sollte: »Du Bösewicht, du Bube, du! Wie hast du dir das Herz genommen, mit einem Bart zu uns zu kommen, da du schon längst berichtet bist, dass uns ein Bart zuwider ist? O himmelschreiendes Verbrechen, so große Bosheit muß ich rächen. Was, einen Bart, das ist zu viel!« Der Tod des Bocks beschloss das Spiel. Der Narrenzorn entbrennt noch mehr, wenn er nichts hat, ihn anzublasen. Und bloß darüber raset er, dass er nicht Ursach hat zu rasen. Die blinde Kuh. Thoms, Merten, Görge, Hans, vier abgefeimte Jungen, des Unfugs Vorlauf tanzten Sprungen in einem Bauernhof. Thoms rief den andern zu: »Kommt her und spielet blinde Kuh!« Man warf das Los traf Görgen, und Görge wird sogleich verbunden vorgeführt und sucht die andern auf, die sich geschwind verbergen. »Hört«, rief die blinde Kuh, »tut auch, was euch gebührt. Sobald mein Fußwerk irre geht und sich dem Pfeiler naht, der bei der Türe stehet, so ruft mir zu, es brennt. Ja«, riefen alle, »ja«, und Görge taumelt fort, ruft endlich: »Hört ihr, Brüder«, und sagt: »Bin ich dem Pfeiler nah?« »Du bist noch weit davon«, erschallt die Antwort wieder. Nun haspelt Görge sich im Traume weiter fort, geht rückwärts wie ein Krebs und nahet schon dem Ort. Daran der Pfeiler stand, er fragte: »Ist hier der Pfeiler?« »Noch nicht«, schrien die verlogenen Mäuler, und Görge, der betrogene Tropf, springt zu und rennet mit dem Kopf derb an den Pfeiler an, daß ihm die Ohren klungen. »Die Peitsche lohn euch, falsche Jungen«, rief Görge mit gebläutem Haupt, »ein Narr, der euch jetzt weiter glaubt. Mensch, dieser Görge bist auch du, du spielst mit dir selbst, blinde Kuh, du bist und weißt es nicht auf deinem Todesgange. Jetzt ruft der Geiz, du lebst noch lange, jetzt stimmt die Ehrsucht ein, du stirbst sobald noch nicht, noch lange, lange nicht hörst du die Wollust singen. Du traust dem trügenden Bericht, läufst blindlings in den Tod und oft in vollen Sprüngen. Wenn Wollust, Ehr und Geiz noch ruft, so stürzest du schon in die Gruft.« Die Wespe und der Knabe. Eine kühne Wespe stach Hänschen, als es Äpfel brach, in die Hand, ehe er es dachte. Hänschen, das erbärmlich schrie, war so glücklich, daß es sie auf der Flucht noch habhaft machte. »Gnade«, rief die Täterin, »weil ich gar nicht strafbar bin. Willst du Blutschuld auf dich laden? Meinen Stachel, der dich kränkt, hat mir die Natur geschenkt, und ich muß gezwungen schaden.« »Mußt du's?« fragt der kleine Mann. »Ja, da ich's nicht ändern kann.« »Eben drum«, versetzt der Knabe, »weil dir das unmöglich fällt, schaff ich dich auch aus der Welt, dass man Friede vor dir habe.« Die Krähe und die Elster. Zwei abgelebte Lügenschwestern, Sibyllen in der Kunst zu lästern. Die Elster und die Krähe, ein auserlesenes Paar, verplauderten das ganze Jahr und lachten über andere Leute, bis sie ihr Handwerk selbst entzweite und die erhitzte Krähe, jähzornig von Natur, der Elster ew'ge Feindschaft schwur. Die Elster blieb beherzt, ob ihr gleich viele rieten, bei guten Zeiten auszuziehen und anderswo sich einzumieten. »Wie«, sagten sie, »du willst nicht fliehen? Die Krähe drohet dir, die Augen auszuhacken. Das ist die Folge nicht, deswegen einzupacken«, versetzt die Elster drauf, »habt ihr nur Acht auf sie. Je grimmiger sie scheint zu wüten, je leichter kann ich mich auch hüten.« Der Mond war wieder neu, als eines Morgens früh man unserer Elster wieder sagte, der Krähe Zorn sei meist vorbei. Warum? Weil sie nicht mehr sich wie zuvor beklagte und von der Elster stille sei. »Nein«, ließ sich diese wieder hören, »jetzt muß sich meine Sorge mehren. Dies schreckt mich ärger als ihr Zorn. Es ward nunmehr der Elster bange. Sie flog behutsam aus und blieb nicht allzu lange. Indessen reifte schon das Korn, da fanden sich die Freunde wieder. Getrost, wirf Furcht und Schwermut nieder. Die Krähe schenket dir die alte Zärtlichkeit, und zum Beweis, sie hat nur vor vergangenen Wochen mit vielem Ruhm von dir gesprochen. Nun, sprach die Elster, hab ich Zeit. Sie lobt mich, ach, wie schlau, die offenbaren Feinde sind arg, doch Ärger die, die still und heimlich gehen. Doch wisst, die Lobenden sind ärger als die Zween. Ich geh von hier, lebt wohl, ihr Freunde. Mann und Frau. Ein Mann, in dessen Blute sich die Mücken um die Wette drängten und ihm des Nachts so manchen Stich, so manche dicke Beule schenkten, schlug in den Ärzten nach und fand, dass das Zypressenholz das Mückenvolk verjage. Ob's wahr auch sei, ist nicht die Frage. Genug, der Alte nahm das Mittel gleich zur Hand, legt einen grünen Zweig aufs Bette und schlief der Frau darauf so sanft im Arm jetzt ein, als ob er nichts zu fürchten hätte. Indessen mit der Nacht kam auch die alte Pein. Der klein und arge Feind schlug ihm mit seinen Pfeilen so viele Wunden, Löcher, Beulen, dass er sich fast nicht ähnlich sah. »Ei, lieber Eheschatz, ist denn kein Mittel da, dass man das Mückenpack dir von dem Leibe banne?« sprach früh die Frau zu ihrem Manne. »Was, Mücken?« sprach der Mann, »das sind die Mücken nicht. Hier liegt Zypressenholz, das hat sie längst vertrieben. Allein das ist Geschwulst, die aus dem Innern bricht«, so sprach der Mann und war dabei geblieben. Was sich ein Narr in Kopf gesetzt, das hält wie eine Schrift, die man in Marmor ätzt. Ich glaube, saget er, was große Männer sagen, so lehret ein Cujas, ein Gerhard, ein Cornar und ein Cartesius, deswegen ist es wahr. Ich lasse mich dabei erschlagen. Damon und Pythias. Wer hat den größten Schatz auf Erden? Und wo mag er gefunden werden? So frug, wenn man es glauben soll, der Grieche Damon einst den delphischen Apoll. Des Gottes Antwort war, du hast ihn längst besessen und weißt es nicht, vor deiner Tür wirst du ihn finden, traue mir. Wie schnell fliegt Damon fort, jetzt geizig erst vermessen. Wie, denkt er, scherzt Apoll? Nein, Göttern ziemt kein Spaß. Jetzt sieht er schon sein Haus, da steht sein Pythias. »Mein Teurer«, ruft er ihm von Weitem, »ein Schatz, der größte Schatz liegt hier. Komm eilends, halb gehört er dir.« Sie waffnen sich mit Grabescheiten, der Ort wird umgewühlt, sie graben in die Nacht, kein Feierabend wird gemacht. Kein Schatz erscheint, doch seht, mit lächelnder Gebärde wirft Damon unverhofft sein Werkzeug auf die Erde. »O«, rief er, »bin ich nicht ein Tor, Freund, den die Tugend mir erkor? Komm, Pythias, lass dich umfangen, du bist der größte Schatz, kann Damon mehr verlangen?« Ich billige des Griechen Satz, ein treu erfundener Freund, der ist der größte Schatz. Das Pferd. Ein aufgezäumtes Ross stand länger als 2 Stunden vor einer Haustür angebunden. Die Fliegen stachen es, ihm fiel bei dieser Pein die Härte seines Schicksals ein. Hat wohl ein anderes Tier mehr Plagen? Bald muß es seinen Herrn und sein Gepäcke tragen, bald den beladenen Wagen ziehen und mehr als möglich tun, der Peitsche zu entfliehen. Nie tut es einen Schritt als mit des Reiters Willen. Oft lässt sein Meister ihm nicht Zeit, mit einem Trank den Durst zu stillen. Der Jugendkraft verfliegt in steter Dienstbarkeit. Was ist sein Lohn dafür? Die kurze Ruh im Stalle? Ein wenig Hafer, Heu und Stroh? Des Lebens wird es nimmer froh. Hier regte sich des Pferdes Galle. Es riss im Grimm den Zaum entzwei, setzt über Fels und Fluss und sprang mit schnellen Füßen dem dicken Walde zu. Nun war es endlich frei. Doch eine Stunde drauf ward es vom Wolf zerrissen. Des Dieners Stand ist hart, doch besser jederzeit als Freiheit ohne Sicherheit. Die ungestalte Tochter. Ein armer Bauersmann zog unter 7 Kindern nur eine Tochter groß, von hässlicher Gestalt. Wer wollte solche freien? Geduld, es wies sich bald. Die Freier ließen sich durch die Gestalt nicht hindern. Ein Bärenführer kam und wünschte sie zur Braut. Der Vater war ein Mann von altem Schrot und Korne. »Herr«, sprach er, deutsch gesagt, »mein Kind ist schlecht gebaut.« »Ach, dieses irrt mich nicht, der Rückgrat steht ihr vorne. Gar wohl, die Haut ist wie ein Sieb, voll Löcher, oh, das ist mir lieb. Die Nase fehlt ihr, immer besser. Sie ist 4 Schuh hoch und nicht größer, vortrefflich. Aber hört, die Beine stehen ihr krumm, sie hat die Wassersucht, ist grindigt, taub und stumm. Was, ihr entzücket mich, erwiderte der Freier, ich suche längst ein solches Weib, dergleichen ungeschaffner Leib ist dieser Zeiten ziemlich teuer. Allein, was nützt sie euch, sie ist ja lahm und krumm, gar viel, ich ziehe fast in aller Welt herum und zeige doch für Geld dem Volke fremde Tiere. Das bringt mir manchen Taler ein. Wenn ich nun dieses Mensch im Kasten mit mir führe, wie reich will ich in kurzem sein? Nichts ist so hässlich zu ergründen, und doch wird es Verehrer finden. Die Eule unter den Vögeln. Als vor kurzem Jungfer Eule vor Verdruss und Langerweile unter andere Vögel kam, wurde sie als ungeschliffen von den andern ausgepfiffen, bis sie ihren Rückweg endlich wieder stracks nach Hause nahm. Ei, da schimpft sie auf die Zeit, lobt und rühmt die Einsamkeit. Liebe zur Geselligkeit ist uns von Natur gegeben. Wer mit niemand Umgang hält, schilt auf die verdorbene Welt. sagt es doch nur deutsch heraus, Herrn, ihr wisset nicht zu leben.